Klang hörst du's läuten, auf dem Weg Schnee zum Gleiten. Wie schön sich das macht, sind glücklich heut Nacht, wandern durch das Winterwunderland. Längst schon weg sind die Vöglein, dafür keck singt mein Mädlein den Liebesgesang, als wir dort entlang wandern durch das Winterwunderland. Diese bauen wir einen Schneemann und tun so, als wäre es Pastor Braun. Er fragt, habt ihr einen Trauschein? Wir sagen, niemand. Doch sind wir wieder heim, können wir mal schauen. Später wir uns verschwören, beim Kamin knistern hören, furchtlos durchzustehen, den Weg, den wir gehen, wandern durch das Winterwunderland. Bauen wir einen Schneemann und tun so, als wär's ein Zirkusclown. Wir haben sehr viel Spaß mit dem Herrn Schneemann, bist auf Jungs ihn einfach umgehauen. Wenn es schneit, jagt man kein Häschen, nur meinem Schatz gefriert das Näschen. Tollen bist der Schnee stiebt und spielen Inuit, wandern durch das Winterwunderland. Tollen bist der Schnee stiebt, spielen Inuit, wandern durch das Winterwunderland, wandern durch das Winterwunderland, wandern durch das Winterwunderland, wandern durch das Winterwunderland.